Frauen, die durch Kleidung, Wissen und Gebaren aus dem Rahmen fielen. Männer, denen scheinbar etwas Scharlatanhaftes anhing, liefen Gefahr, vor den Hexenrichter gezerrt zu werden, um der Zauberei und Teufelsbündnerei angeklagt zu werden. Gab es eine Viehseuche im Dorf, wurde eine Hexe gesucht und gefunden, die es dem Vieh angetan haben sollte. Sie wurde auf eine Leiter gefesselt, man verband ihr die Augen und der Büttel legte auf Geheiß des Richters die Daumenschrauben an, um das Höllengeständnis zu erpressen. Noch aus dem 17. Jahrhundert stammt folgendes Protokoll einer hochnotpeinlichen Befragung.